ihr hört. Framatz musikalisches Fundbüro, Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 89 mit Larry Nolan and the Bandits. Musik aus dem Film O Cangaceiro, die Gesetzlosen. The Larks. Sonny Boy Williamson, der Zweite. Ella Fitzgerald. Julian Dash. Bill Haley and the Comets. George Dubofsky und Gregorio Mangano. James Blood Ulmer. Von Freeman. Roland Kirk, Franz Gall, Brigitte Bardot, François Sardy, Louis Bacalov und Tex Ritter. Do not forsake me, oh my darling, on this our wedding day. Forsake me, oh my darling, wait, wait long. The noonday train will bring Frank Miller. If I'm a man, I must be brave, and I must face that deadly killer. Brazilian skies. She was sweet and she was There was love light in her eyes. In his arms she soon surrendered, very much to his surprise. He refused her father's ransom, and he kept the greater prize. Now at night they ride together, neath the blue Brazilian sky. Adios, Conduchero, the bandit of Brazil. Adios, Conduchero, the bandit of Brazil. Olé, mulher vendeu. Fazer renda, que eu te ensino a namorar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Weitestgehend drei Aufnahmen, die irgendwie mit dem Thema und Genre Western-Kino zu tun hatten. Aus dem Jahre 1952 die Titelmelodie von High Noon, geschrieben von Dmitri Tiomkin, einem Russen aus der Ukraine. Für die Regie war der österreichische Jude Fred Zinnemann verantwortlich und den Sänger, den wir lauschen durften, war Tex Ritter und der kam nicht etwa aus Deutschland, wahrscheinlich mal einige seiner Vorfahren, sondern tatsächlich aus Texas, so wie sich das für einen Cowboy-Film Made in USA gehörte. Budget des Films $730,000, 12 Millionen hatte er dann eingespielt, hatte sich also finanziell gelohnt. Davon abgesehen, verleihe ich von mir aus das Prädikat künstlerisch besonders wertvoll. Danach hörten wir wieder um Country Music, Made in USA. Die Melodie ist aber eine Coverversion eines brasilianischen Films von 1953, O Cangaceiro, vor Winnetou, Peer Brice, Goico Mitic, Spaghetti und Chorizo Western aus Italien und Spanien gab es diesen brasilianischen Banditenfilm für die damalige Zeit sehr brutal in Szene gesetzt und sowohl 1967 im West-TV sowie 1972 im Ost-TV beim bei der Ausstrahlung mit dem Hinweis versehen, für Jugendliche unter 18 nicht geeignet. Hier nochmal die beiden Titel, die auf Tex Ritter folgten, Larry Nolan and the Bandits mit The Bandit und Mulher Rendera aus dem Film O Cangaceiro aus dem Jahr 1953. Wir bleiben jetzt musikalisch grob in diesem Zeitraum, 50er Jahre, gehen aber von der Country-Musik weg oder auch der Filmmusik zum Rhythm and Blues und Jazz. Zuerst hören wir The Larks mit Eyesight to the Blind aus dem Jahre 1950, danach Sonny Boy Williamson, Born Blind, das ist eigentlich das Original von Eyesight to the Blind, aber eine Neuaufnahme. Sonny Boy Williamson spielte das 1951 schon mal ein und 1957 dann nochmal in Chicago für das Chess-Label. Danach von 1946 Ella Fitzgerald mit Jim Shirley an der Gitarre und Billy Kyle am Piano. I'm a lucky so-and-so. Woman, I wish to God you could see mine. You can talk about your woman. I wish to God you could see mine. Every time she starts to loving, she'll bring eyesight to the blind. Must be a millionaire, yeah. I can tell by the way she walks, yeah. Every time she starts loving, the deaf and dumb begin to talk. Whoa, what a woman. And the whole world knows she's fine. Every time she starts loving, she'll bring eyesight to the blind. Every time she starts loving, she'll bring eyesight to the blind. Let's go a while. Look, man. Get it? Yeah. I hear you. Another dose of that stuff, please. Get it now, get it. Get with it, get with it. Boys, I declare she's pretty. And the whole world knows she's fine. You've been talking about your woman. I sure wish that you could see mine. You've been talking about your woman. I sure wish that you could see mine. Every time the little girl starts loving, she bring eyesight to the blind. Her daddy must have been a millionaire, 'cause I can tell by the way she walked. Her daddy must have been a millionaire, cause I can tell by the way she walk. Every time she starts to loving, tip deaf and dumb begin to talk. Making up a bread. Man in the next room of dying stopped dying and held up his head. He said, "Man, ain't she pretty?" And the whole state knows she's fine. Every time she started loving, she bring eyesight to the blind. Let's go now. Ein kleiner Nachtrag zur letzten Musikrunde. Eyesight to the Blind hatte Rice Miller alias Sonny Boy Williamson II. Bereits 1951 für das Trumpet-Label in Jackson, Mississippi aufgenommen mit Elmore James an der Gitarre und Willie Love am Piano. Das war im Januar. Logischerweise war dann die Aufnahme der Gesangsgruppe The Larks auch erst 1951. Als Sänger und Gitarrist der Band The Larks war Tarheel Slim im Vordergrund. Und obwohl diese Version bis zum 5. Platz der Rhythm and Blues Hitparade kletterte, sind Alan Bunns Aufnahmen als Tarheel Slim dem Rock'n'Roll- und Blues-Fans viel besser in Erinnerung, obwohl da in dem Sinne keine eigentlichen Hits drunter waren. Danach die Sonny Boy Williamson Version, die ich für Framats musikalisches Fundbüro ausgesucht hatte. Das war Born Blind und eigentlich ein Re-Recording von Eyesight to the Blind. Und das finde ich zumindest, es ist auch die beste Version, sowohl tontechnisch wie auch vom Zusammenspiel, jedenfalls von Sonny Boy Williamson. Und 1957 war Robert Lockwood Jr. und Luther Tucker an den Gitarren. Das war auch ein sehr gut eingespieltes Team. Es folgt dann jetzt noch einmal Jazziger Rhythm and Blues und Rock'n'Roll von 1950 bzw. 1953. Tenorsaxophonist Julian Dash mit der Instrumentalnummer Devil's Lament. Danach Bill Haley and the Comets 1953, also noch vor seinem Vertrag bei Decca, wo er seine größten Hits spielte. Aber die Essex-Aufnahmen sind denen bei Decca ebenbürtig und allemal besser als die bei Warner Brothers. Sowohl bei Julian Dash sowie auch bei Bill Haley hören wir Art Ryerson an der Leadgitarre. Gonna leave. You think I'm gonna grieve. You think I'm gonna cry and you think I'm gonna sigh, but I'm not. I'm gonna say to you these three little words and they mean that we are through. Farewell, so long, goodbye. Farewell, so long, goodbye. goodbye. You're leaving me. These words are three. Farewell, so long, goodbye. First you say you can, then you say you can't, then you say you will, then you won't, then you rattle. Now go. I'm gonna say it to you. Are these three little words, and they mean that we are through. Farewell, so long, goodbye. Farewell, so long, goodbye. You're leaving me. These words are three. Farewell, so long, goodbye. Satisfied. I know that you have lied. You think I'm gonna yearn, but you've got a lot to learn. Cause I'm not. I'm gonna say it to you. Are these three little words, and they mean that we are through. Farewell, so long, goodbye. Farewell, so long, goodbye. You're leaving me. These words are three. Farewell, so long, goodbye. Dass der Gitarrist Georg Dybowski aus dem Ruhrgebiet kommt, hatte ich schon öfters in dieser Sendung erwähnt. Ein Hörer wollte nun wissen, wo genau her denn er kommt. Ich nehme an, er meinte welche Stadt. Georg Dybowski kommt aus Bottrop. 2019 spielte er im Duo, mal nicht mit dem Kontrabassisten Fritz Roppel, wie ich ihn schon öfter in dieser Sendung präsentiert hatte, sondern mit dem italienischen Trompeter Gregorio Mangano. Duo hin, Duo her, es ist natürlich schon ein Unterschied, sogar ein sehr großer, finde ich, ob man mit einem Kontrabass, tendenziell eher ein Begleitinstrument, oder der Trompete, tendenziell eher ein Soloinstrument, besonders in einem Duo, zusammenspielt. Gaia, so der Titel. Ich vermute, damit ist ein Begriff aus der griechischen Mythologie gemeint, die personifizierte Erde. Eine Vermutung von mir, aber im Anschluss daran kommt jetzt keine weitere Vermutung, sondern James Blood Ulmer, der Meister der Powerchord-getunten Gitarre, mit No Man's Land von 2009. Thank you. Zweimal Rutherford Roland Kirk, zuerst nur als Produzent für den Tenorsaxophonisten von Freeman, Catnap von 1972, als Rhythmusgruppe Sam Jones am Bass und Jimmy Cobb am Schlagzeug, erschien bei Atlantic Records. 1963 veröffentlichte der Musiker Rutherford Roland Kirk das Album Reeds and Deeds mit der Komposition Waltz of the Friends. Thank you. Framatz Musikalisches Fundbüro besuchte Nord- und Südamerika. Jetzt geht es zurück nach Europa, nach dem Frankreich der 60er Jahre. In den 60er Jahren waren diese drei Interpretinnen sehr bekannt, nicht nur in Frankreich, sondern zum Teil international, aber in allen Fällen in Deutschland, Ost wie West. Le Quirky Jazz, France Gall in der zweiten Hälfte der 60er Jahre, eher den deutschen Schlagerfans bekannt mit Nummern wie Der Computer Nummer 3 oder Ein bisschen Goethe, Ein bisschen Bonaparte. Danach Brigitte Bardot mit Harley Davidson. Ja, viele wissen gar nicht, dass sie auch gesungen hat. Naja, viele meinen wahrscheinlich nicht so dolle. Ich bin der Meinung, für Framatz Musikalisches Fundbüro reicht es alle Male. Ich finde die Nummer gut und auch andere Nummern von ihr. Das ist so 1968 aufgenommen. Danach François Sardy, die hatte genau wie France Gall auch viele Titel in Deutsch gesungen, sogar einige Hits dabei. Hier hören wir sie aber in ihrer Landessprache. L'Heure Bleue, die blaue Stunde von 1969, und das war auch dann der neueste Titel der drei. Ja, zu Brigitte Bardot kann ich noch eine kleine Filmempfehlung geben. Les Vérités, die Wahrheit, ein sehr guter Film, meiner Meinung nach ihr bester. Pour un blues entendu, tout au fond de la nuit, d'une petite rue. Feel your petit doigt. qui danse pour une fleur des champs, pour tes yeux quand j'y pense, et j'y pense souvent. Moi j'ai le cœur qui jazz, j'ai le cœur qui jazz, pour cette peur d'aimer qui parfois me poursuit. Chante un ami. Moi j'ai le cœur qui jazz, j'ai le cœur qui danse, qui jazz, qui jazz, qui jazz, qui jazz. Pour une grande joie ou pour un peu de peine, un rire venant de toi, un tout petit je t'aime. Et j'ai le cœur qui jazz, j'ai le cœur qui danse. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. J'appuie sur le starter et voici que je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Et si je meurs demain, c'est que tel était mon destin. Je tiens bien moins à la vie qu'à mon terrible engin. Va venir, c'est le moment. dire que ça s'appelle le rebleu. Oui, laissez-moi vous dire comme j'aime le rebleu. Mit Musik aus Film hatte ich diese Folge von Framatz Musikalisches Fundbüro begonnen. Mit Filmmusik soll sie nun auch zu Ende gehen. Luis Bakalov, den eine Freundschaft mit seinem Kollegen Ennio Morricone verband. Zwider L'Organizzazione aus den 70er Jahren. Ich vermute mal, dass das ein Krimi war. Das war es. Mein Name ist Frank Matthias. Viel Spaß jetzt mit Luis Bakalov. Danke für die Aufmerksamkeit. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Thank you.